Ich wurde gebeten, vorab ein paar Worte zu meinen Tätigkeiten zu sagen, bevor ich versuche, mir ein wenig die sehr komplizierte und frustrierende Lage in Syrien im Rahmen der ganzen Umwälzungen in Nordafrika und im Nahen Osten hier soweit es geht anzureißen. Ich selber bin seit 1991 im Nahen Osten tätig. Ich war das erste Mal in einer Hilfsorganisation kurz nach dem Zweiten Golfkrieg im Irak. Und ab dem Dezember 1991 haben wir unsere eigene Organisation gegründet, WADI, und sind seitdem nonstop in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Projekten, vor allen Dingen schwerpunktmäßig in Irakisch-Kurdistan, aber auch in anderen Ländern der Region aktiv, wo wir sehr viel machen zur Unterstützung von Frauen im Rahmen der Demokratisierung, Gesetzgebungsprozesse, Unterstützung von Medien. Wir haben etwa in der Stadt Halabja das erste freie Community-Radio errichtet und sind jetzt gerade dabei, haben aus dem Wissen heraus beraten für zwei weitere freie Radios in Nordsyrien, die vor kurzem auf Sendung gegangen sind. Wir machen momentan eine sehr große Kampagne, die längst über den Irak auch hinausgeht, gegen weibliche Genitalverstümmelung, wo wir auch maßgeblich der Motor gewesen sind, dass zumindest im Nordirak das gesetzlich verboten worden ist. Und ich selber habe vieles in der Region begleitet, lange in Israel gelebt, kenne auch Syrien relativ gut und war dann während des arabischen Frühlings 2011 als Journalist eigentlich in all den Ländern, vor allen Dingen in Nordafrika, kurz nach dem oder dem Sturz der Regierung oder in Libyen auch noch während des Krieges. Syrien hat mir immer sehr am Herzen gelegen. Die ersten Projekte in Syrien habe ich mit unterstützt, clandestin in Qamischli in Syrisch-Kurdistan 2006. Und da Syrien eben so zentral im Nahen Osten liegt, musste ich immer durchfahren von all den Einrichtungen. Daher kenne ich das Land sehr gut. Und es ist für mich persönlich jeden Morgen, wenn ich die Nachrichten angucke, immer schon ein schmerzhaft zu sehen, wie Städte wie Aleppo oder Homs heute eher aussehen wie Stalingrad. Und dort systematisch ein Land mit einem unglaublichen Potenzial in Schutt und Asche gelegt wird. Und inzwischen fangen wir mit der Katastrophe an, die ja auch in der Ankündigung erwähnt worden ist. Vor vier Tagen hat das UN-Flüchtlingshilfswerk erklärt, dass Syrien Afghanistan abgelöst hat als das Land, aus dem die meisten Flüchtlinge kommen. Man muss sich das vorstellen, Syrien hat geschätzt 27 Millionen Einwohner. 6,5 Millionen Syrer sind im Moment entweder Flüchtlinge, also die eine internationale Grenze überschritten haben, oder sogenannte Internal Displaced Persons innerhalb von Syrien. Laut der letzten Geberkonferenz der UN in Katar von vor drei Wochen geht die UN davon aus, dass 16 Millionen Syrer unmittelbare Nahrungsmittelhilfe und humanitäre Unterstützung brauchen. 80% aller Ambulanzen in Syrien sind kaputt. Auch wenn man über Flüchtlinge redet, Deutschland hat ja 5000 angeblich aufgenommen. Inzwischen ist in Jordanien jeder fünfte syrische Flüchtling. In der Türkei ist es so, dass nicht nur 600.000 Flüchtlinge mehr oder weniger in Lagern sitzen, sondern es ist inzwischen wirklich so, dass man in Istanbul an jeder Fähranlegestelle, auf dem Taksimplatz, überall sofort von bettelnden Syrern angesprochen wird. Im Libanon ist inzwischen jeder vierte Libanese, also jeder vierte, der im Libanon lebt, ist in irgendeiner Weise aus Syrien geflohen. Man hat also kurzum die größte Flüchtlingskatastrophe des Nahen Ostens, die in keinster Weise groß in den Medien steht oder irgendetwas. Und das Elend, das etwa in Flüchtlingslagern wie Za'atari in Nordjordanien, das inzwischen als die viertgrößte syrische Stadt gilt, herrscht, ist kaum vorstellbar, und es werden jeden Tag mehr. Jeden Tag kommen mehr Flüchtlinge nach Jordanien, nach Libanon, in die Türkei und in den Irak. Und auch heute, egal an welchem Tag wir über Syrien sprechen, seit ungefähr 2,5 Jahren sterben in Syrien zwischen 70 und 110 Menschen pro Tag in gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die UN hat inzwischen, und das heißt auch etwas, ich möchte mich nicht immer so positiv auf die UN beziehen, ich bin kein Freund der UN, aber das sind statistische Zahlen, die ja doch einiges aussagen, spricht von Syrien von einer der allergrößten humanitären Katastrophen seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Auseinandersetzung damit, wenn man das vergleicht, etwa mit dem Irakkrieg oder dem Bosnienkrieg, ist so gut wie marginal. Kommt man in Deutschland mit der Forderung nach Aufnahme auch nur weiterer 5000 Flüchtlinge, stößt man auf taube Ohren. Frankreich und England haben überhaupt keine aufgenommen. Das einzige Land, das sich da einigermaßen human verhält, ist Schweden, das immerhin sagt, dass jeder Syrer, der schwedischen Boden erreicht, sofort eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. In diesem Fall ein kleines Lob an Schweden. Das Minimum, was man immer tun sollte, sind Flüchtlinge. Ich beginne mit den Flüchtlingen, weil ich an den Flüchtlingen sehr viel auch verdeutlicht, was den Syrien-Konflikt anbelangt, bevor ich verschiedene Aspekte dieses Konfliktes versuche zu beleuchten und ihn dann ein wenig einbetten möchte, auch in die durchaus positiven Aspekte dessen, was man allgemeinhin als arabischen Frühling bezeichnet, und dann versuchen werde, ein bisschen auf die Fragen einzugehen, was eigentlich die ganz zentralen sozusagen Bruch- und Konfliktlinien sind in der Region, die sich eben im Syrien-Konflikt entladen. Ihnen dürfte aufgefallen sein, dass Sie von syrischen Flüchtlingen im Jahr 2012 eigentlich gar nichts gehört haben. Man hat mal gehört, da gibt es ein Flüchtlingslager, aber irgendein großes Thema waren die syrischen Flüchtlinge anders als die irakischen nach dem Sturz von Saddam Hussein nicht. Woher kommt das? Aus einem ganz einfachen Faktum. Der Aufstand, der 2011 in Syrien begonnen hat und heute sich in dieses blutige Gemetzel verwandelt hat, ist einer, der hauptsächlich getragen wird von der Mehrheit der Bevölkerung in Syrien, die sunnitische Araber sind und arm sind. Die ersten Demonstrationen und Aufstände in Syrien haben auch nicht in Damaskus oder Aleppo angefangen, sondern in relativ kleinen Städten, wie etwa Dera im Süden, das voll war von internen Binnenflüchtlingen oder Binnenmigranten, die aus dem größeren Teil Nordostsyriens in den letzten 6 Jahren in die Städte geströmt sind, weil einerseits das syrische Regime eine wahnsinnig schlechte Wasser- und Landwirtschaftspolitik betrieben hat und die letzten Jahre im Nahen Osten sehr regenarm waren. Das heißt, die Leute, die angefangen haben, gegen Assad zu demonstrieren, waren nicht Leute aus den Mittel- und Oberschichten, das waren hauptsächlich verarmte sunnitische Araber. Verarmte sunnitische Araber machen auch die absolute Mehrheit der Flüchtlinge bis heute aus. Irakis, die nach 2003 geflohen sind, waren meistens relativ wohlhabende Araber oder Christen, die auf der Seite Saddam Husseins standen. Nun kostet man, die europäischen Grenzen sind zu, das wissen Sie auch alles, eine einigermaßen sichere Flucht über einen Schlepper aus dem Nahen Osten nach Europa kostet im Moment um die 4.000 bis 5.000 Dollar. Ein armer sunnitischer Araber oder eine arme sunnitische arabische Familie aus Syrien kann sich diese 4.000 bis 5.000 Dollar schlicht nicht leisten. Anders als die sehr viele Irakis, die damals geflohen sind. Also hat sich Europa ganz lange überhaupt nicht für die syrischen Flüchtlinge interessiert und gesagt, das können die Libanesen, Jordanier, Türken und Irakis klären, die kommen ja eh nicht her. Nun gibt es aber ein System von Angebot und Nachfrage. Und wo Nachfrage ist, kommen Angebote. Das Angebot, das es für syrische Flüchtlinge gibt, ist über Libyen, Benghazi, in völlig überfüllten schlechten Schiffen für 700 Dollar nach Italien geschippert zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schiffe absaufen, ist natürlich wesentlich höher als die von ordentlichen türkischen Schleppern, die das für 5.000 Dollar machen. Und das ist letztes Jahr genau passiert. Die Fluchtroute über Benghazi ist bekannt geworden, als die Schiffe völlig überfüllt vor Italien abgesoffen sind. Darüber haben sie in der letzten Zeit nichts gehört, weil Winter war und das Mittelmeer nicht gut befahrbar. Ich prophezei Ihnen schon jetzt, ab April werden Sie wieder mindestens einmal pro Woche darüber lesen, wie vor Italien völlig überfüllte Schiffe aus Libyen mit syrischen Flüchtlingen absaufen. So viel zum Interesse an den Syrern als Menschen. Und so viel auch als allererstes über die Situation von Flüchtlingen, denn Flüchtlinge sind diejenigen, die am allerschutzlosesten ausgeliefert sind. Und wie gesagt, ich komme gerade aus Israel und habe eine gute Freundin, die israelische Araberin ist, die sagt, was passiert ist, es gibt eine zweite große staatenlose Flüchtlingscommunity für die nächsten 20 Jahre. Das ist sozusagen, was mit den Syrern, was mit den Palästinensern 1948 passiert, es passiert mit den Syrern heute. Und wir müssen uns darauf einrichten, dass über die nächsten 20 Jahre es eine riesige Flüchtlingspopulation innerhalb des Nahen Ostens gibt, die niemand haben will. Ich möchte aber jetzt erstmal einen Schritt zurückgehen, denn die Entwicklung, die mit dem sogenannten arabischen Frühling eingesetzt hat, über den ja viel und viel Komisches geredet worden ist, hat eine sehr unterschiedliche sozusagen Richtung genommen, wenn man Nordafrika betrachtet und wenn man den Nahen Osten betrachtet. Nicht, dass die Leute etwas anderes wollten, die 2011 auf die Straße gegangen sind und gegen ihre durchgängig korrupten Diktaturen demonstriert haben. In Nordafrika hat mehr oder weniger erfolgreich, das in den meisten Ländern funktioniert. In Tunesien und Ägypten sind die Präsidenten zurückgetreten. In Libyen ist ein bewaffneter Bürgerkrieg ausgebrochen, bei dem sich dank der Franzosen und Engländer sozusagen ist eine militärische Unterstützung beim Sturz von Gaddafi gab, und in Marokko hat es relativ weitgehende Reformen gegeben. Das heißt, in Nordafrika hat man Auseinandersetzungen, die sich wirklich auf diese Länder beziehen und in denen sehr wenig andere Akteure die ganze Zeit sich einmischen. Mit einer Ausnahme, das ist Saudi-Arabien und Ägypten, das hängt aber mit dem Nahen Osten zusammen. Im Nahen Osten sind die Menschen auch überall auf die Straße gegangen 2011. In Syrien, in Jordanien, in Bahrain, in Saudi-Arabien, im Irak, und nirgends hat das zu irgendetwas geführt, außer zu Unterdrückung und Blutbädern. Und eben zu dieser Katastrophe, die heute Syrien ist. Das liegt daran, dass im Nahen Osten es ganz massive staatliche Interessen gibt, die dort kollidieren und jeden lokalen Konflikt mindestens zu einem regionalen, wenn nicht zu einem globalen machen. Das heißt, wenn in Tunis junge Menschen auf die Straße gehen und gegen die Ben Ali-Diktatur demonstrieren, gibt es keine Länder in der Umgebung, die diesen Konflikt als eine regionale Bedrohung betrachten. Was immer im Nahen Osten passiert, verwandelt sich sofort in einen Konflikt auf der einen Seite zwischen Saudi-Arabien als sozusagen der klerikal-autokratischen Macht, die einerseits den Status quo bewahren will und sich andererseits als Verteidiger der Sunniten in der Region empfindet, und dem Iran, der eine Veränderung und keinen Erhalt des Status quo anstrebt und sich als die Schutzmacht der Schiiten empfindet. Und so sind die Konflikte etwa in Bahrain, im Jemen, in Syrien in sehr, sehr kurzer Zeit zu Stellvertreterkonflikten zwischen den unterschiedlichen Interessen einerseits der Golfstaaten, angeführt von Saudi-Arabien, und dem Iran geworden, hinter denen andere Interessen stecken, etwa im Falle von Syriens ganz massiv die Russlands. Aus einem Protest 2011, vor allen Dingen in Syrien, von Menschen gegen eine der miesesten, brutalsten Diktaturen, die es nach dem Sturz von Saddam Hussein im Nahen Osten gegeben hat, nämlich das Baas-Regime von Bashar al-Assad, ist, und wir müssen das Gerät heute leider immer in Vergessenheit, die ersten 4-5 Monate der Proteste in Syrien, auf die vom ersten Tag an das syrische Regime mit einer unglaublichen Gewalt reagiert hat. In Memoriam sozusagen der allerersten Ereignisse, der eigentliche Aufstand in Syrien ist in Dera, ich hatte Ihnen das gesagt, im Süden des Landes, begann im Süden des Landes, als ein paar Schüler Sprüche gegen Assad an eine Wand gesprüht haben, sofort vom Geheimdienst verhaftet worden sind, schwerstens gefoltert worden sind, in die Fingernägel, das ist eine der Methoden, die der baathistische Geheimdienst auch in Irak immer liebte, die Fingernägel rausziehen. Also diesen 16-jährigen Schülern sind die Fingernägel rausgezogen worden und einer ist dabei gestorben im Gefängnis. Und als Protest gegen die Maßnahme des syrischen Geheimdienstes gegenüber diesen Schülern fanden die ersten größeren Demonstrationen statt, die dann sich wie ein Lauffeuer in andere Orte sozusagen gesprungen sind. Was die Syrer wiederum anders als etwa die Ägypter oder Tunesier nie hatten, waren diese zentralen Plätze, auf denen man sich versammeln konnte, die man sich sozusagen erobert hat und über die die ganze politische Dynamik des Protestes sich sozusagen organisiert hat, weil das Regime sehr früh wusste, dass es versuchen muss, die Innenstädte, vor allen Dingen in den großen Städten, massiv militärisch zu kontrollieren, damit dieselben Bilder wie etwa aus Ägypten oder Tunesien überhaupt nicht produziert werden. Also hat das Regime immer sofort in jede Demonstration reingeschossen, sobald die in irgendeiner Weise größer geworden ist. Die ersten 4-5 Monate sind auf Seiten der Demonstranten Tausende gestorben, verhaftet worden, gefoltert worden und der Protest blieb friedlich. Man sollte heute nach 3 Jahren auch nicht vergessen, dass sogar anders als etwa in Tunesien, Libyen und Ägypten in den ersten Monaten die Forderung der Protestierenden noch nicht mal ein Sturz des Regimes war, sondern Reformen. Wahlen etc. richteten sich also noch nicht mal auf einen Rücktritt des Assad-Regimes. Und das war dieselbe Zeit, während das Regime systematisch in friedliche Demonstrationen reinschießen ließ, Leute verhaftete, verschwinden, die dann verschwunden sind etc. Bezeichnete noch die damalige amerikanische Außenminister Hillary Clinton Assad als einen Reformer und der durchgängige Tenor in Europa war, man muss reden, man muss Dialog führen und so weiter und so fort. Erst im Spätsommer 2011, als das Regime begann, Orte, die de facto nicht mehr unter seiner Kontrolle standen. Und das war damals vor allen Dingen die Innenstädte von 2 zentralsyrischen Städten, in Homs und Hama, als die sozusagen dem Regime außer Kontrolle gerieten, legte die syrische Armee einen Artilleriering um Homs und fing an mit der allerschwersten russischen Artilleriegranaten, die sie hatten, in die Innenstadt reinzuschießen, auf die Leute. In dieser Zeit begannen die ersten Soldaten von der syrischen Armee zu desertieren, die das machten, was man eigentlich sozusagen als gerade vor der deutschen Geschichte auch als einen großen Akt empfindet, nämlich schlicht und ergreifend zu sagen, ich mach das nicht, ich laufe über. Und aus diesen Strukturen begann sich 2011 dann eine parallele Armeestruktur zu entwickeln. Die sogenannte Free Syrian Army, die es in, rudimentär bis heute gibt, die anfangs eigentlich nur versuchte, Demonstrationen zu beschützen, bewaffnet. Für das Regime war eins klar, relativ früh auch, eben weil Syrien sehr, sehr eng mit dem Iran alliiert ist und Syrien für den Iran und die iranische Politik eine der ganz, ganz, ganz zentral wichtige Rolle im Nahen Osten spielt. Syrien ist der Scharnier, über den der Iran einerseits die Hisbollah im Südlibanon aufrüstet und unterstützt, die als einer seiner Satelliten nicht nur immense Kontrolle über den Libanon ausübt, sondern auch Israel bedroht und immer das Versprechen des Iran, der Vernichtung Israels sozusagen, als Miliz sozusagen aufrechterhält und auf geschätzten 40.000 Raketen inzwischen sitzt, mit denen sie zumindest den Norden Israels bis Tel Aviv massiv bedrohen können. Sollte Syrien wegfallen aus dieser Achse und als ganz enger Alliierter des Iran, würde das Verhältnis des Iran zur Hisbollah sich vollkommen verändern. Das heißt, Syrien ist für den Iran und für die Nahostpolitik des Iran. Traditionell hat der Iran sich nie so sonderlich für den Nahen Osten interessiert vor 1979. Ein ganz, ganz, ganz zentral wichtiger Verbündeter, mit dem sozusagen die Position des Iran im Nahen Osten steht und fällt. Das heißt, vom ersten Tag an wusste Assad, er kann sich auf den Iran verlassen. Der Iran steht hinter ihm, wenn er auf diese Proteste und Demonstrationen mit äußerster Brutalität reagiert. Der Iran finanziert und ab einem gewissen Punkt, als die syrische Armee anfing, ein wenig auseinanderzufallen, konnte sich Assad darauf verlassen, dass die Hisbollah mit hochmotivierten, gut ausgebildeten Kämpfern an seiner Seite kämpft. Heute ist ein Großteil der Gefechte, die jetzt im Moment stattfinden, in Syrien, werden nicht mehr von der syrischen Armee vor allen Dingen getragen, sondern sie werden von der Hisbollah, die mit mehreren tausend Elitekämpfern in Syrien ist, durchgeführt. Genauso wie sie unterstützt wird von unterschiedlichen Milizen aus dem Irak, also aus den schiitischen Teilen des Iraks, etwa aus dem Südjemen, aus dem Jemen und aus anderen Gebieten mit einer mehrheitlich schiitischen Bevölkerung, weil es dem vor allen Dingen aufgrund der Unterstützung und der Propaganda des Iran gelungen ist, den Kampf oder den Konflikt in Syrien als einen zwischen Schiiten und Sunniten darzustellen und nicht mehr als eine Auseinandersetzung um mehr Freiheit, um bessere soziale, eine bessere soziale Lage, um Wahlen, um Partizipation, sondern als einen konfessionalisierten Konflikt zwischen zwei traditionell in sehr großen Spannungen lebenden Teilen des Islam, nämlich der Sunna und der Schia. Russland wiederum hat, wie man gerade ja mal wieder sieht, immer noch so eine Vorstellung, dass es eigentlich eine imperiale Macht ist. Und für die russische Mittelmeerpolitik und die russische Politik im Nahen Osten war Syrien immer traditionell das zentrale Land, weil Syrien sehr eng schon mit der Sowjetunion alliiert gewesen ist und die Allianz zwischen der Assad-Familie oder dem syrischen Regime sich sozusagen weiter erhalten hat mit Moskau. Und ein Großteil der Armee, der syrischen Armee in Russland trainiert worden ist, ein Großteil der syrischen Waffen russisch sind und die Russen sehr, sehr früh sich ähnlich loyal auf die Seite von Assad gestellt haben wie die Iraner. Das heißt, das Assad-Regime hatte von Anfang an zwei enge Verbündete, auf die es sich verlassen konnte, die mit ihm durch dick und dünn gegangen sind. Und vor allen Dingen hatte das Assad-Regime von Anfang an einen Alliierten im UN-Sicherheitsrat, der von Anfang an Veto gegen jede Art von Sicherheitsresolution eingelegt hat und bereit gewesen ist, sozusagen auf der internationalen Ebene diplomatische Vorstöße weiter entweder zu blockieren oder so weit zu verwässern, dass sie ineffizient geworden sind. Das ist ja eine Entwicklung, die sich jetzt bis zu den Verhandlungen etwa in Genf hingezogen hat, wo eben ganz eindeutig Russland dort als Alliierter Syriens auftritt. Auf der anderen Seite hatte am Anfang sozusagen die Protestbewegung in Syrien sehr wenig Unterstützung. Vor allen Dingen hatte sie sehr wenig Unterstützung, was sozusagen auf der diplomatischen Ebene, auf der internationalen Ebene war der sozusagen die Vorstellung, dass ein Westen, der nun in den letzten 20 Jahren ununterbrochen einen Diskurs über Verantwortungsethik, über Interventionen, über Konfliktprävention und so weiter geführt hat, sind natürlich sämtliche Proteste heutzutage in einer Mediengesellschaft nicht nur nach innen gerichtet, sondern nach außen gerichtet. Das heißt, sie appellieren in irgendeiner Weise an ein Außen, sich auf, aus humanitären Überlegungen auf die Seite zu stellen. Ohne die internationale Unterstützung wäre Mubarak nie zurückgetreten, wäre Ben Ali nie zurückgetreten. Das heißt, die Syrer sind erstmal in einer wesentlich übleren Diktatur, als etwa das ägyptische Regime sind, auf die Straße gegangen, in der Vorstellung, dass wenn wir als Syrer oder als ein Teil der syrischen Bevölkerung, ganz spezifisch eben der eher ärmeren Schichten, der Arbeiter und der sunnitisch-arabischen Bevölkerung aus der Peripherie demonstrieren, das mit auf YouTube sozusagen veröffentlichen und so weiter, bekommen wir Unterstützung und Sympathie, und auf der diplomatischen Ebene wird ein immenser Druck auf das Assad-Regime ausgeübt bis hin zu seinem Sturz. Das ist nicht geschehen. Es gab zwar sozusagen seitdem sehr halbherzige Versuche, unterschiedliche syrische Oppositionsgruppen zu unterstützen, aber eine wirkliche sozusagen Intervention auf diplomatischer oder militärischer oder gemischter Ebene hat es seitdem nicht gegeben. Die USA waren von Anfang an sehr, sehr zögerlich, was Syrien anbelangt, und Vorstöße einiger europäischer Länder, wie etwa zeitweilig Frankreich oder England, sind in der Regel eher abgeblockt worden. Nun hatte man am Anfang, wenn man über Protestbewegungen in der gesamten Region redet, darf man nicht vergessen, dass das Länder sind, die 40, 50 Jahre unter sehr, wirklich unter Diktaturen geächtzt haben. Das heißt, eine freie Auseinandersetzung in Syrien war immer früher auffällig, es gab keine Gespräche über Politik oder irgendetwas. Der Geheimdienst war allgegenwärtig. Wo Leute sich organisierten, wurde das sofort zerschlagen. Oppositionelle sind systematisch gefoltert und verhaftet worden. Das heißt, Leute haben keine Erfahrung in demokratischer Selbstorganisation etc., sondern es ist zum ersten, in dem Moment des Protestes entsteht und entstand in all diesen Ländern eine relativ kreative Bewegung, auch der Selbstorganisation, die natürlich auf überhaupt keine empirische Erfahrung zurückgreifen konnte. Ich sehe das immer an der Arbeit in Irakisch-Kurdistan, wo sozusagen es jetzt 21 Jahre her ist, dass Saddam Hussein da raus ist. Und es hat bestimmt 15, 16 Jahre gedauert, bis Menschen auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene wirklich beginnen, sich zu organisieren, zu verstehen, wie demokratische Prozesse funktionieren, was es eigentlich bedeutet, ein Parlament zu haben, Wahlen zu haben, weil schlicht und ergreifend, dass nicht Dinge sind, die man in der Schule gelernt hat oder die man in der Universität gelernt hat, sondern im Gegenteil, was man gelernt hat, ist Hass, Verherrlichung von Führerfiguren und die reflexhafte Erklärung, dass die miserable Lage vor Ort in irgendeiner Weise, entweder dass da der Imperialismus, die USA oder Israel dran schuld sind, oder man nicht über seine eigene Lage nachdenken soll, sondern darum, wie man jetzt Palästina befreit. Also sind natürlich in all diesen Ländern am Anfang weder in irgendeiner Weise funktionsfähige Oppositionsparteien da, starke Oppositionsbewegungen. Das einzige Land, wo ja die Transformation auch relativ smooth voranging, war Tunesien, was vor allen Dingen daran lag, dass die Ben Ali-Diktatur die Gewerkschaft nicht zerschlagen hat. Das heißt, dass es eine relativ starke, unabhängige Gewerkschaftsbewegung gegeben hat, die von Anfang an organisatorisch sozusagen das Rückgrat der Opposition war. In einem Land wie Syrien gibt es keine Gewerkschaften, außer Staatsgewerkschaften. Syrien hatte, bevor die Assads an die Macht gekommen sind, noch Tausende von unabhängigen Genossenschaften, Gewerkschaften, das ist alles vereinheitlicht, verstaatlicht worden und damit auch zerschlagen. Das heißt, Leute stehen in einer Situation vor einem Regime, das schießt mit Panzern und Artillerie und müssen anfangen, sich selbst zu organisieren. Was in der Zeit, um es nicht nur ganz katastrophal, was in all diesen Ländern und ganz spezifisch in Syrien passiert ist, ist fast ein Wunder, dass in den Teilen, wo der Zugriff des Regimes gelockert gewesen ist, sich sofort überall lokale Komitees gegründet haben, mit einer unglaublichen Kreativität versucht haben, ihre Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, etc. pp., die natürlich nur so lange funktionierten, wie die Walze dieses Krieges, der später ein konfessioneller Krieg geworden ist und spätestens ab vorletzten Jahr eben, und ich werde auch erklären warum, einen unheimlichen Ausstrahlungskraft auf islamistische Kräfte hatte, sind diese Leute, die nun versuchen, in irgendeiner Weise etwas Neues zu schaffen, diejenigen, gegen die alle sind. Das Regime, Al-Qaida, die Hisbollah etc. Und trotzdem gab es unglaublich viele Initiativen und Versuche. Wer sich das auch im Nachhinein, die meisten davon existieren heute nicht mehr und sind zerschlagen, wer sich das im Nachhinein anschauen mag, kann mal auf ältere Einträge der Seite Stop the Revolution scrollen, die seit langer Zeit versuchen, solche Komitees eben auch inmitten des Konflikts zu unterstützen. Relativ bald, also man hatte die Konstellation und hat sie bis heute, der Iran und Russland, die Hisbollah und auch Teile des Irak, also der Irak ist ja auch gespalten in Schiiten, Sunniten, Kurden und so weiter und so fort, unterstützen dieses Assad-Regime bis hin zu dass ja nun nachweislich etwa 11.000 Leute zu Tode gefoltert hat und das auch noch fotografisch dokumentiert hat, wo man bis heute nicht nur die Flüchtlinge hat, sondern 180.000 Leute schlicht verschwunden sind, von denen man nicht weiß, was mit ihnen passiert ist. Das Verschwindenlassen ist eine der großen Leistungen dieser Baas-Regimes im Irak, sozusagen dem Zwillings-Baas-Regime und der Saddam Hussein sind auch an die 400.000 Leute verschwunden, einfach verschwunden, die man nach dem Sturz von Saddam Hussein in Massengräbern wiedergefunden hat, wenn überhaupt. Was ein Terror ist, den man sich schwer vorstellen kann, dieses, dass man nicht weiß. Leute sind einfach weg und man stößt auf eine Mauer des Schweigens. Und man weiß nicht, leben sie noch, leben sie nicht. Man weiß es auch nach 2 Jahren, nach 3 Jahren nicht. Tauchen sie vielleicht auf, zusammengefoltert und gebrochen, tauchen sie nicht auf, findet man sie in einem Massengrab wieder. Das sind die politischen Methoden dieser Regimes und das ist die Realität, unter denen Leute leben. Weil dieser Konflikt in Syrien nicht etwa ein Großteil der Syrer am Anfang für sie relativ abstrakte Sachen wie mehr Freiheit, Demokratie, Wahlen, unter denen man sich konkret nicht so besonders viel vorstellen kann, wenn man in einer Diktatur groß geworden ist, die aber allseits seit 2011 sozusagen die zentralen Begriffe des sogenannten arabischen Frühlings sind, weil diese Bewegung im Stich gelassen worden ist, aber die Golfstaaten vor allen Dingen, Saudi-Arabien voran, nun gesehen haben, wie ihr Erzfeind Iran sozusagen Assad in einer Art und Weise stützt und die Hisbollah stärkt, haben sehr früh die unterschiedlichsten Akteure in den Golfstaaten begonnen, bewaffnete Oppositionskräfte finanziell und mit Waffen zu unterstützen. Wenn man von den Golfstaaten redet, also von Ländern wie Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, redet man über zwei verschiedene Sachen. Man redet auf der einen Seite über die offizielle Außenpolitik, die etwa die saudische Regierung macht. Saudi-Arabien hat aber an die 7000 Prinzen, die aus diesem Königshaus entstanden sind und die nun alle unterschiedliche Hobbys haben. Und viele von diesen Prinzen haben sehr wohltätige Charity-Organisationen, mit denen sie den globalen Dschihad finanzieren. Das heißt, unter Umständen kann zwischen der Politik der saudischen Regierung, die viel Geld hat, und hunderten komischer islamischer Stiftungen, die auch viel Geld haben, ist so sozusagen die Diskrepanz geben, dass die saudische Regierung in einem Land gerade Al-Qaida überhaupt nicht mag und bekämpft, zugleich aber Al-Qaida massiv finanziert wird aus diesen privaten Stiftungen der Golfstaaten. Am Anfang wurden gezielt sowohl aus Katar wie den Emiraten, wie Saudi-Arabien, wie auch der Türkei islamische Kräfte in Syrien massiv finanziell und militärisch unterstützt, während nicht islamische Oppositionsgruppen und vor allen Dingen nicht islamische Brigaden kaum Waffen und Geld erhielten. Nun, in dem Moment, wo so ein Konflikt in eine Art von Bürgerkrieg umkippt und es wirklich um den Kampf vor Ort geht, ist hängt das Wohl und Wehe von Geld und Waffen ab. Weil wenn man keine Geld und Waffen hat, ist es sehr schnell, dass es mit einem zu Ende geht. Relativ schnell begriffen sehr viele Leute in Syrien, dass sozusagen, wenn man sich nicht islamisch gibt, man nicht Geld und Waffen bekommt. Weil die nicht aus dem Westen kamen, sondern von den Golfstaaten und der Türkei. Die Türkei hat innerhalb des arabischen Frühlings geglaubt, dass sie der ganz große Gewinner ist mit den Muslimbrüdern in Ägypten und in Tunesien und dass sozusagen das Modell dieser komischen Synthese aus massenpopulärer Demokratie und Islamismus sozusagen die Zukunft des Nahen Ostens ist. Das ist sie nicht geworden, aber das hat sich ein wenig später herausgestellt. Das heißt, über die Türkei, über die Golfstaaten wurden massiv Organisationen, die den Muslimbrüdern nahestehen, die sogar radikaler sind und salafitisch orientiert sind, unterstützt, sodass ab Beginn des letzten Jahres auf der einen Seite die vor allen Dingen bewaffnete Opposition in Syrien einen immer stärker islamischen Einschlag kriegte. Egal, ob sie das aus Überzeugung getan haben oder ob sie es aus Opportunitätsgründen getan hat, man kann das verfolgen, wie Brigaden etwa in Damaskus sich von den Löwen von Damaskus umbenennen und sich irgendwelche koranischen Namen geben, weil sie wissen, damit haben wir wesentlich bessere Chancen, von dem Prinzen so und so viel aus Kuwait oder aus Saudi-Arabien Kohle zu kriegen. Dadurch, dass dieser Konflikt in Syrien sehr schnell massiv konfessionalisiert worden ist und im Nahen Osten die Spannung zwischen Schiiten und Sunniten die ganze Zeit da ist und sich verschärft hat in den letzten 10 Jahren. Und man weiß, wir müssen nur an europäische Geschichte zurückdenken, was konfessionelle Konflikte für eine elende Eigendynamik entwickeln. Begann der syrische, also sozusagen ist Assad aus Sicht sunnitisch radikaler Islamisten zu dem Repräsentanten geworden des zu bekämpfenden schiitischen abtrünnigen Islam, der sozusagen für den durchschnittlichen Al-Qaida-Kämpfer die Inkarnation des Allerübelsten ist, sozusagen fast noch schlimmer als die Juden. Und es begann nun ein immenser Zustrom internationaler Dschihadisten. Das ungefähr zu beobachten gewesen ab Mitte 2012. Dass also Al-Qaida bemerkte, dass es ein Konfliktfeld, in dem wir auf der einen Seite wieder zurückkehren, nachdem sie fast geschlagen worden sind, in das Herz der arabischen Welt. Und Damaskus und Bagdad sind die zwei Orte, die für Al-Qaida einfach als frühere Sitze des arabischen Kalifats eine ganz enorme Bedeutung haben. Und wo sozusagen die Situation so chaotisch ist, dass diese dschihadistischen Banden sich festsetzen können, die ja immer Failed States brauchen, um dort ihre kleinen Terrorkalifate einzurichten. Und führend wiederum in dieser dschihadistischen Bewegung, die nach Syrien kam, sind die Tschetschenen. Weil für die Tschetschenen ist das ein wunderbarer Doppelkampf. Es ist einerseits sozusagen der sunnitische Krieg gegen die bösen Schiiten. Auf der anderen Seite ist es eine unmittelbare Konfrontation mit einem alliierten Russlands, mit dem man bekanntermaßen eine Rechnung offen hat. Jetzt ist die Perfidie des syrischen Konfliktes die, dass Assad vom allerersten Tag diese Leute brauchte. Sozusagen ohne die radikalen Islamisten und Dschihadisten, der gesamte Narrativ, den Assad sehr früh und sehr geschickt unterstützt vom Iran und Russland begonnen hat, überhaupt nicht funktioniert hätte. Und der Narrativ war, das ist ein islamistischer Aufstand von Al-Qaida und Terroristen gegen den syrischen Staat, unterstützt von den USA, Israel und dem Westen zur Destabilisierung Syriens, das vorweg sozusagen die Achse des Widerstands gegen Israel und die USA anführt. Und dieselben Al-Qaida-Leute, die sozusagen vorher gegen die USA gekämpft haben, wurden plötzlich in diesem Narrativ zu Verbündeten des zio-imperialistischen Verschwörung. Ohne die Al-Qaida-Kämpfer könnte Assad diesen Narrativ überhaupt nicht aufrechterhalten. Und dieser Narrativ ist es, mit dem Syrien und seine Verbündeten natürlich eine unheimliche propagandistische Stärke haben, wenn sie dem Westen gegenübertreten und sagen, entweder wir oder die. Und inzwischen eben weiß man das an die 8000 europäische, also Leute aus Europa, sich dem Dschihad angeschlossen haben in Syrien und natürlich die Europäer eine totale Angst haben, weil sie das wissen aus Konflikten in Somalia, Afghanistan, Sudan, was passiert, wenn diese Leute radikalisiert, bestens ausgebildet zurückkommen und man braucht eben von der türkisch-syrischen Grenze 4 Stunden Flug, das ist nicht Afghanistan. Das heißt, die Perfidie dieses Konfliktes ist, dass Assad Al-Qaida braucht und Al-Qaida braucht Assad. Ohne sozusagen, und das ist die Gleichung, über die seit ungefähr 1,5 Jahren dieser ganze Konflikt wahrgenommen wird. Nun ist es so, dass in all diesen Ländern es eigentlich nie so eine Idee von Staatsbürgerschaft sich entwickelt hat. Das liegt zum Teil an schlicht der Geschichte der islamischen Welt, in der eben Minderheiten den sogenannten Dhimmi-Status hatten, was nicht heißt, dass sie unbedingt unterdrückt wurden, aber dass sozusagen sie als politische Akteure keine große Rolle gespielt haben, dafür aber in der Regel in der Zirkulationssphäre saßen. Also dass in der islamischen Welt Griechen, Armenier, Juden sehr häufig diejenigen waren, die an den Universitäten im Handel eine große Rolle gespielt haben, während die Muslime vor allen Dingen im Militär und der Verwaltung saßen. Und auch im 20. Jahrhundert durch eine sehr, sehr, sehr unglückliche und missglückte Mandats- und Kolonialgeschichte, vor allen Dingen im Nahen Osten, wo sich die Briten und Franzosen mit großem Vergnügen eine Divide- und Impera-Politik betrieben haben und jeweils in den Ländern auf die Minderheiten gestützt, ist eine Situation entstanden, dass Minderheiten sich in der Regel, nicht alle, aber die Tendenz haben, unter den Schutz dieser Diktaturen zu begeben. Was etwa ganz stark der Fall ist in Syrien für die ca. 10% Christen in Syrien. In Syrien stellen die Alawiten, Syrien ist wirklich noch einer der letzten viel Nationalitäten, Konfessionsstaaten der Region, wo eben keine ethnische Säuberung stattgefunden hat, wie in der Türkei, wo die ganzen Griechen und Armenier sozusagen umgebracht oder vertrieben worden sind. Die Franzosen haben schon sehr früh sich auf die damals noch eher armen aus der Küste kommenden Alawiten gestützt, zu denen Assad gehört, die eine Abspaltung einer gewissen Richtung innerhalb der Schia sind. Wobei sehr lange sogar die Schia sie nicht als Schiiten anerkannt hat. Und eigentlich erst Hafez al-Assad nach seinem Putsch, also der Vater von Assad, durch diese sehr begonnen hat, aus strategischen Gründen damals eine sehr enge Beziehung zum Iran aufzubauen. Auch während des Iran-Irak-Krieges war Syrien das einzige arabische Land, das mit dem Iran verbündet gewesen ist und sozusagen politisch die Alawiten zu Schiiten aufgebaut hat. Und damit der Iran nun zur Schutzmacht der Alawiten geworden ist, die schätzungsweise eben auch 10% der Bevölkerung in Syrien ausmachen, aber in den letzten 20 Jahren ganz massiv in Positionen höheres Offizierskorps, Geheimdienst, Verwaltung hochgepusht worden sind, sodass in Syrien durchaus eine Überrepräsentierung von Alawiten in gewissen Bereichen einfach der Fall ist. Und dieser Konflikt sozusagen jetzt von den Alawiten als einer um Leben und Tod dargestellt wird. Übernehmen die sunnitische Mehrheit die Bevölkerung, die Macht, werden wir abgeschlachtet, vertrieben, entmachtet etc. pp. Das heißt, uns geht es darum, ums Überleben zu kämpfen. Ganz ähnlich ist die offizielle Führung der meisten Christen hat sich auch aus traditionell nachvollziehbaren Gründen sozusagen in den Schutz des Assad-Regimes begeben, sodass der Narrativ ist, sollte in Syrien Assad gestürzt werden, dann wird das ganz schlimm für die Minderheiten. Was durchaus ich nicht in Frage stellen mag, dass Alawiten und Christen etwa für Dschihadisten Gruppen sind, die man wahlweise missioniert oder umbringt und eine entsprechende Propaganda seit langem von dschihadistischer Seite herrscht, man nur ein völlig verzerrtes Bild der Lage in Syrien bekommt, die ganz ähnlich ist, ganz, ganz ähnlich unter umgekehrten Vorzeichen wie im Irak vor 2003, wo es die Sunniten waren, die 25% der Bevölkerung ausgemacht haben und Schiiten und Kurden, die zusammen die Mehrheit gestellt haben, übelst unterdrückt haben. Und natürlich bis heute für die Sunniten ist wahnsinnig schwer ist zu verstehen, dass sie nicht mehr die Machthaber im Irak sind. Was aber unterdrückt wird in Syrien, und da zitiere ich jetzt mal Sadiq al-Azm, einen der bekanntesten syrischen Philosophen, sozusagen ein Grand Seigneur arabischer Kritik, der sagt, es kann nicht angehen, dass die Mehrheit der Menschen, die getötet, verfolgt, gefoltert werden, arabisch-sunniten sind, die Mehrheit der Bevölkerung, ich klammer die Kurden im Moment ein bisschen aus, um es nicht zu kompliziert zu machen, die Mehrheit unterdrückt wird und die Europäer so tun, als ginge es ihnen um den Schutz der Minderheit. Womit wir bei einem der ganz zentralen Probleme überhaupt des ganzen arabischen Frühlings sind, der sich da bei den netteren Leuten innerhalb der syrischen Opposition sehr, sehr klar ausdrückt. Nämlich das Problem aus Loyalitäten, konfessionellen und ethnischen Zugehörigkeiten in Gruppen zu so etwas zu kommen wie einem modernen Verständnis von Staatsbürgerschaft, von Citizenship. Sie werden, wenn Sie sich mit den verschiedenen Diskussionen und Bewegungen im Moment in Nordafrika und dem Nahen Osten ein bisschen auskennen, immer wieder auf die Forderung nach Citizenship stoßen. Citizenship als etwas, was eine der Säulen des modernen bürgerlichen Nationalstaats ist, nämlich die Gleichheit vor dem Gesetz. In keinem einzigen Land der Region gibt es eine Gleichheit vor dem Gesetz, weil in die Gesetzgebungsprozesse die verschiedenen islamischen Rechtsschulen reinspielen, Frauen anders behandelt werden als Männer, für Christen ein anderes Recht gilt als vor allen Dingen im Zivilrecht als für Muslime und damit sozusagen der Bürger als abstraktes Individuum nie Realität geworden ist. Was ganz eng noch zusammenhängt, vor allen Dingen mit den panarabischen und islamischen Bewegungen, die sich in vielem ähneln, dass Grenzen in der Region eigentlich nie akzeptiert worden sind. Also die syrische Verfassung der Baas-Partei schreibt die ganze Zeit von einer Region, die nicht der syrische Staat ist, weil sie für sich ganz andere Gebiete sozusagen erstmal als Syrien beansprucht und dann als Staatsziel die arabische Vereinigung sozusagen anvisiert. Das heißt, die Vorstellung, dass ein klar umgrenztes Gebiet einen Nationalstaat ausmacht, in dem alle, die dort die Staatsbürgerschaft haben, als abstrakte Bürger gleich vor dem Gesetz sind, ist etwas, das sich leider Gottes weder in, vor allen Dingen im Nahen Osten nie sozusagen materialisiert hat und nun zu einem der ganz, ganz großen Themen überhaupt dieser Aufstände geworden ist. Statt aber, dass sich in Syrien nun die Entwicklung sozusagen Richtung Citizenship geht, konfessionalisiert und ethnisiert sich dieser Konflikt zu einem Punkt, dass inzwischen die große Frage ist, ob Syrien als Nationalstaat überhaupt noch eine Zukunft hat. Woran sämtliche Gegner einer Transformation oder Demokratisierung ein gewisses Interesse haben. Das heißt, was im Moment geschieht ist, dass etwa in Ostsyrien Einheiten von Al-Qaida immer stärker geworden sind. Al-Qaida, die gar nicht mal so massiv gegen das syrische Regime kämpft, sondern vor allen Dingen versucht hat, in den Gebieten, und inzwischen wird gut 60% des syrischen Staatsterritoriums nicht mehr unter Zugriff des syrischen Staates, Scharia-Herrschaft einzurichten. Was relativ einfach ist, das kennen wir auch aus dem Irak, wenn irgendwo ein bisschen Chaos herrscht und der Staat nicht da ist, kann man mit sehr wenigen Leuten, die den entsprechenden Willen haben und über ein paar Kalaschnikows und Granatwerfer verfügen und mit der entsprechenden Brutalität vorgehen, Gebiete für eine relativ lange Zeit auf übelste Art und Weise kontrollieren und dort eben Scharia-Terror einrichten. Besonders für Islamistische dschihadistische Organisationen sind moderne Grenzen eh eine Zumutung, weil sie für das Kalifat sind. Das heißt, wo sie die auflösen können, versuchen sie das zu tun, wie im Moment an der im syrisch-irakischen Grenzgebiet, wo eben plötzlich es eine viel größere Bedeutung ist, dass man sunnitischer Araber ist, als dass man Syrer und Iraker ist. Was eine ganz fatale Folge haben kann, wenn früher oder später eben, und das kann bei Syrien jederzeit der Fall sein, das Ding in einen wirklich Failed State mit großen, also mit verschiedenen regionalen Herrschaftsstrukturen zerfällt und diese Bewegung sich auf andere Länder in der Region überspringt und man dann anfängt, nach ethnischen oder konfessionellen Vorstellungen Grenzen neu zu ziehen, wissen wir als Europäer aus den 20er Jahren relativ genau, was dabei rauskommt. Krieg, Elend, Flüchtlinge und am Ende dysfunktionale Staaten, die schlecht regiert sind. Aber diese Entwicklung wiederum dient den unterschiedlichen Akteuren. Und das ist das Problem. Wer heute in Syrien, und es gibt immer noch viele, auch wenn die meisten inzwischen in Flüchtlingslagern sind, nach einer syrischen Republik ruft, und wie stark dieser Wunsch ist, das konnte man seit 2011 vor allen Dingen in den Ländern sehen, die selber diesen ganz starken Anspruch hatten, dass sie panarabisch sind, dass sozusagen die Grenzen koloniale Grenzziehungen sind und man eine neue politische Entität braucht. Das war Syrien und Libyen. Libyen hatte ja unter Gaddafi hatte als Fahne die grüne Fahne mit Koranspruch drauf, die sozusagen für die arabische Einheit stand. Und am ersten Tag des libyschen Aufstandes, der ja nun wirklich in einem Land entstanden ist, wo es keine Form der Organisation oder irgendwas gegeben hat, war es die Fahne der alten libyschen Republik. Und man sagte, wir sind Libyer und das ist unsere Fahne. Und ganz ähnlich ist es in Syrien. Sie werden wahrscheinlich sich wundern, warum die eine, in manchen Büchern sie vorne eine, wenn Herr Wolfgang Gerke von der PDS ein Buch herausgibt, man vorne die Fahne mit den grünen Sternen sieht. Und wenn Sie eine Oppositionswebseite aufmachen, sehen Sie eine Fahne mit den roten Sternen. Was ganz wichtig ist, weil die Fahne mit den roten Sternen ist die Fahne der ersten syrischen Republik. Also eine republikanische Fahne mit klaren Grenzziehungen. Und die roten Punkte in der Fahne sind die alte Fahne der Arabischen Republik, die noch aus der Zeit stammt, als Ägypten und Syrien mal kurze Zeit unter der Flagge des Panarabismus ein Staat waren. Der Irak hatte genau dieselbe Fahne mit den Sternen. Die Sterne stehen, die grünen Sterne stehen sozusagen für die Idee, wir schaffen eine arabische Nation und wie die USA für jedes kommen die Sterne rein. Das heißt, wir heben Grenzen auf. Und deshalb spielen Fahnen so eine wichtige Rolle, weil es die Reinszenierung innerhalb eines Nationalstaates ist, mit der Vorstellung, man will Citizen werden und eben nicht einer primordialen Bindung angehören, Araber, Kurde, Schiit, Christ, Alawit, Sunnit, mit der Vorstellung, irgendwann schaffen wir mal die ganzen Grenzen hier ab und dann haben wir den großen arabischen Staat oder die große islamische Umma. Warum? An diesen Punkten, wo sie wirklich fast bürgerlich-demokratisch sind, ohne dass sie diesen Begriff von sich selber haben, diese ganzen arabischen Protestbewegungen, auch nicht islamisch sein können. Weil die Grundidee jedes politischen Islamismus ist die Aufhebung der Grenzen, die Schaffung der Umma. Das heißt, zum ersten Mal werden, und das halte ich immer noch für extrem wichtig, werden so etwas wie, obwohl sie von den Kolonialmächten gezogen werden, Grenzen als etwas Eigenes empfunden. Warum? Zum ersten Mal etwa, sehr viele Syrer sind nach Irak auch geflohen, nach Irak-Kurdistan, ich kenne sehr viele, wir haben viele Diskussionen. Ich letztens eine sehr spannende Diskussion verfolgte, wo es um die Palästinenser in Syrien ging. Wie Sie alle wissen, haben ja nach 1947 eben aus diesen, obwohl es eigentlich einen panarabischen Gedanken völlig konterkariert, die arabischen Länder gesagt, wir naturalisieren die palästinensischen Flüchtlinge nicht. Und dadurch sind palästinensische Flüchtlinge heute qua UN-Status Flüchtlinge, selbst wenn sie in Syrien oder Libanon in der dritten Generation geboren worden sind, haben sie keine libanesische oder syrische Staatsangehörigkeit, werden sogar zum großen Teil etwa im Libanon sehr, sehr schlecht behandelt, was Zugang zur Arbeit und so weiter belangt, sondern bleiben Palästinenser. Wenn irgendjemand von Ihnen sich entscheiden sollte, einen Palästinenser oder eine Palästinenserin, die einen UNRWA Flüchtlingsstatus hat, zu heiraten, würden Sie auch einen UNRWA Flüchtlingsstatus haben und könnten in Stuttgart zur UN gehen und sich ihre monatlichen Nahrungsmittelpakete abholen. Das heißt, es ist eine völkische Definition des Flüchtlings, die ein Riesen in dem gesamten Ostkonflikt und insgesamt, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, riesige Probleme bereitet, aber jetzt zu etwas Neuem geführt hat, das nämlich etwa in Damaskus, in dem großen Flüchtlingslager, sogenannten Flüchtlingslager Jarmuk, das eigentlich ein Vorort von Damaskus inzwischen ist, weil die Leute dort seit 60 Jahren leben, ein Großteil vor allem der jungen Palästinenser sich der syrischen Protestbewegung angeschlossen haben. Das heißt, die Palästinenser haben gesagt, der Kampf gegen Assad ist auch unser Kampf, weil wir eigentlich uns wie Syrer fühlen. Und das hat die Reaktion, dass Syrer heute darüber diskutieren, dass man ja eigentlich, wenn die Leute sozusagen, und es sind inzwischen 1700 Palästinenser im syrischen Aufstand getötet worden, die auf Seiten der syrischen Opposition mitgekämpft haben, wenn also die für uns kämpfen und sterben, müsste eigentlich diese Citizenship sie auch einschließen. Und das ist eine sehr, sehr interessante Diskussion, weil das war früher immer klar, die wollen wir nicht, die sollen zurück. Während die Palästinenser in der Westbank Gaza gesagt haben, die wollen wir auch nicht, die sollen nach Israel. Und das ist einer der Probleme, die sich in diesem ganzen sogenannten Nahostkonflikt nicht lösen. Überhaupt ist das eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und ich muss jetzt sehr langsam, Sie sehen, mal gucken, dass ich dann doch zu einem Ende komme. Ich wollte noch über vieles andere reden, aber wir haben nicht so viel Zeit. Was man aber bei dieser ganzen syrischen Tragödie in Syrien, das ist ganz klar, das wird nicht gut werden und in Syrien gibt es die Guten auch nicht. In Syrien gibt es Leute, die ums Überleben kämpfen, es gibt Leute, die kämpfen, die wenigsten auch der Brigaden, die gegen das Assad-Regime kämpfen, tun das mit der Deklaration der Menschenrechte in der Hosentasche. Es gibt aber das kleinere Übel. Und ich denke, die Position der Äquidistanz bei einem Regime, das Barrelbombs abwirft. Ich weiß nicht, ob Sie mal die Bilder gesehen haben. Also Ölfässer mit Kerosin und Nägeln und Dynamit gefüllt in Wohnviertel schmeißt, die das einzige Ziel haben, so viele Zivilisten wie irgendwie möglich umzubringen, zu verletzen und zu terrorisieren. Wo es in Aleppo, die Stadt ist zweigeteilt im Norden, ein sozusagen Art von Übergang zwischen dem rebellenkontrollierten und dem regierungskontrollierten Teil von Aleppo gibt. Und auf dem regierungskontrollierten Teil liegen die Scharfschützen, die sozusagen die Order haben, mindestens jeden Tag 15 Leute zu be- oder erschießen, das ist nachgewiesen. Und wo britische Ärzte, die in Hospitälern auf der Seite der Rebellen gearbeitet haben, gesagt haben, wir wissen immer, die fangen an, morgens auf die Füße zu schießen und am Abend die Kopfschüsse. Das ist der Spaß, den sich diese Leute auf die syrischen Sniper von der syrischen Armee machen. Das ist keine Äquidistanz. Das ist ein Regime, mit dem es kriminell ist, in einen Verhandlungstisch zu setzen. Und inzwischen eben kämpfen Leute nicht nur gegen das Regime, sondern längst auch gegen Al-Qaida. Syrien ist inzwischen mindestens ein Dreifrontenkrieg. Der Krieg zwischen Regime Hisbollah und seinen Alliierten gegen diese sehr, sehr, sehr aufgesplitterte, unterschiedliche, kaum unterstützte, ein wenig unterstützte und so weiter, bewaffnete oder nicht bewaffnete Opposition und ein Krieg zwischen unterschiedlichen Dschihadisten gegenüber wenig oder also nicht islamistischen oder weniger islamischen oder sogenannten säkularen Rebellengruppen, ein Krieg zwischen Kurden und Islamisten und neuerdings noch ein Krieg zwischen zwei radikal-islamistischen Organisationen, die beide darum konkurrieren, wer nun wirklich Al-Qaida ist, nämlich ISIS und der Al-Nusra-Front. Und je länger das dauert, desto schlimmer wird das. Und was die Syrer nun in großen Teilen bewiesen haben, ist nicht, dass sie wunderbare Demokraten sind, dass das ein toller säkularer Staat wird, aber dass sie diese Dschihadisten nicht wollen. Die Bilder, wenn in irgendein Ort von Dschihadisten befreit wird, wie vor 2 Wochen in Azaz, und die Leute auf der Straße tanzen, sprechen da eine relativ deutliche Sprache. Angesichts dieses Konflikts in Syrien im Besonderen und vieler Entwicklungen im Nahen Osten und Nordafrikas im Allgemeinen, finde ich, kann man nur von einem absoluten Totalversagen Europas und der USA sprechen. Eines Totalversagens, das auf allen Ebenen eins ist. Angefangen von der Flüchtlingspolitik über die Idee, dass es eine Responsibility to Protect gibt, wie Obama das nennt, bis hin zu dem Gerede von vor 10 Jahren, als es um den Sturz von Saddam Hussein geht, als in Deutschland alle sagten, wenn die Bevölkerung aufsteht, dann unterstützen wir natürlich noch den Diktator. Wir wollen ja nur keine Militärintervention. In Syrien ist die Bevölkerung aufgestanden, man hat sie im Stich gelassen. Die Folgen, die der Konflikt in Syrien haben wird, von Millionen von Flüchtlingen, sollte Assad den in irgendeiner Weise gewinnen, einer absoluten Stärkung des Iran, einer Schwächung sämtlicher Menschen, denen es schlicht und ergreifend darum geht, ein Leben mit einem kleinen Glücksversprechen in ein bisschen mehr Freiheit und Demokratie zu führen, möchte man sich heute überhaupt nicht ausmalen. Und wenn die Konfessionalisierung dieses Konflikts, die nicht alle Leute mittragen, nur das Problem ist, bei einer Ethnisierung, Konfessionalisierung von Konflikten reichen 10% aus, die radikal genug sind, um den Rest da reinzuziehen, wird der Nahe Osten im schlimmsten Fall von der libanesischen Grenze bis an die iranische Grenze zu einem einzigen chaotischen Bürgerkriegsgebiet, in dem dieser sunnitische-schiitische Konflikt alle anderen Konflikte überlagert. Und was das in dieser Region bedeutet, brauche ich, glaube ich, nicht weiter auszumalen. Die Chance, in Syrien das Richtige zu tun, ist verpasst worden. Die letzte Chance, in Syrien das wirklich Richtige zu tun, war am letzten August, als das Regime Giftgas gegen seine eigene Bevölkerung eingesetzt hat, wo ich besonders empfindlich bin, weil ich seit 20 Jahren in Halabja arbeite und weiß, was Giftgas anrichtet und was es bedeutet hat, als Saddam Hussein systematisch Giftgas gegen die Kurden eingerichtet hat. Das wurde eingesetzt. Und passiert ist ein Abkommen, das bis heute 15% der deklarierten Giftgasvorräte außer Landes geschafft worden sind, das de facto Assad gestärkt hat und ihn erneut im letzten Jahr zum Verhandlungspartner gemacht hat. Das Totaldesaster, das dieses Syrien ausmacht, sozusagen auf der Ebene, was emanzipatorische oder linke oder überhaupt eine humanitäre Politik, Vorstellungen etc. in Europa sind, kann man sich bis heute noch überhaupt nicht ausmalen. Die Frage, die wir uns aber stellen sollten, weil wir nun mal Europäer sind, wir leben, und das hat die amerikanische Außenpolitik gegenüber Syrien und spezifisch von Obama gezeigt, wir leben in einem Zeitalter, in einem postamerikanischen Zeitalter. Amerika ist nicht mehr der Hegemon und will es nicht mehr sein, der es etwa noch vor 10 Jahren oder 11 Jahren war, als es um den Irakkrieg und so weiter ging. Das heißt, unsere eigene Position kann sich nicht mehr nur noch positiv oder negativ, was sie 30 Jahre lang getan hat, an dem orientieren, was die USA machen. Und wenn man sich nicht mehr an dem orientiert und anguckt, was letztlich Europa gegenüber diesem Konflikt in Syrien zu bieten hat, es ist alles andere als beeindruckend. Und ich denke, nicht nur zur Unterstützung der Leute in Syrien, die etwas anderes wollen und die vor allen Dingen Opfer dieses elenden Konfliktes sind, sondern auch um der eigenen Zukunft willen, sollte man diesen Konflikt ins Zentrum stellen und nicht schlicht und ergreifend verdrängen.